Erster, das Gold ist nicht mehr schön. Steine liegen auf der Straße. Zweiter, die jungen Männer waren wertvoll. Jetzt sind sie wie billige Töpfe. Dritter, sogar wilde Tiere füttern ihre Kinder. Aber mein Volk ist hart. Vierter, die Babys haben Durst. Die Kinder wollen Brot. Niemand hilft. Fünfter, reiche Leute essen nichts mehr. Sie liegen jetzt im Schmutz. Sechster, mein Volk hat viel Böses getan. Es ist schlimmer als Sodom. Siebter, die Anführer waren früher schön. Sie waren gesund und stark. Achter, jetzt sind sie schwarz vor Hunger. Ihre Haut ist trocken. Neunter, Tod im Krieg ist besser. Hunger ist viel schlimmer. Zehnte, Mütter hatten großen Hunger. Sie kochten ihre eigenen Kinder. Elfter, Gott war sehr zornig. Er machte ein Feuer in der Stadt. Zwölfter, kein König glaubte es. Feinde kamen in die Stadt Jerusalem. Dreizehnter, die Priester machten Fehler. Sie haben gute Menschen getötet. Vierzehnter, sie laufen wie Blinde herum. Ihre Kleider haben viel Blut. Fünfzehnter, die Leute rufen, geht weg. Ihr seid schmutzig. Berührt uns nicht. Sechzehnter, Gott hat sie weggeschickt. Er hilft den alten Männern nicht. Siebzehnter, wir haben lange auf Hilfe gewartet. Aber niemand hat geholfen. Achtzehnter, die Feinde jagen uns überall. Unser Ende ist jetzt gekommen. Neunzehnter, die Feinde sind sehr schnell. Sie jagen uns in den Bergen. Zwanzigster, unser König wurde gefangen. Wir wollten bei ihm sicher wohnen. 21. Edom freut sich jetzt. Aber bald bekommt Edom auch eine Strafe. 22. Zion hat genug gelitten. Jetzt bestraft Gott das Land Edom.